Aber wir haben keine Millionen. Lassen Sie die Kinder sofort frei. Ihr werdet das Geld schon aufhalten. Lasst euch nur Zeit. Hoffe ich. Hören Sie, es geht um die Gesundheit des Jungen. Ohne Spray ist er in großer Gefahr. Also, ihr könnt das Spray in den Papierkorb am Parkplatz legen. Von mir aus jetzt gleich. Und dann verschwindet ihr wieder. Wir holen uns das später. Gut. Nach einer guten Nacht. Aufmachen! Bob kam in einen kurzen, fensterlosen Gang, dann betrat er den Konzert.